Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 9. Vers 9. God is forever faithful and can be trusted to do this in you. Gott ist für immer treu und man kann ihm vertrauen, dass er das in euch tut. You see, Paul's faith was not in the Corinthians, it was in God's faithfulness. Du siehst, Paulus glaubte nicht an die Korinther, sondern an die Treue Gottes. People who have faith in their behavior will never be successful. Menschen, die an ihr eigenes Verhalten glauben, werden nie erfolgreich sein. People who have faith in other people's behavior will always be disappointed. Menschen, die auf das Verhalten anderer Menschen vertrauen, werden immer enttäuscht werden. You know, somebody recently has just done something that's not very good. Neulich hat jemand etwas getan, das nicht besonders gut war. And it's a person that I love a lot and invested time into. Es ist eine Person, die ich sehr liebe und in die ich viel Zeit investiert habe. And this person sent me a message and felt so bad because this person said, oh, I must have disappointed you so much. Diese Person fühlte sich dann schlecht und schickte mir eine Nachricht, oh, ich muss dich so sehr enttäuscht haben. And I said, no. Und ich sagte, nein. And I said, why do you feel bad? Warum fühlst du dich schlecht? If you feel bad because you've done wrong things, that's one thing. Wenn du dich schlecht fühlst, weil du etwas falsch gemacht hast, dann ist das eine Sache. But if you feel bad because you think you've disappointed me, that's a different thing. Wenn du dich aber schlecht fühlst, weil du denkst, dass du mich enttäuscht hast, ist das eine andere Sache. Because I'm not disappointed. Denn ich bin nicht enttäuscht. How can you not be disappointed when you invest into people and then they mess up? Kann man nicht enttäuscht sein, wenn man sich in Menschen investiert und sie es dann vermasseln? Because my confidence is not in people to be good people. Ich vertraue nicht darauf, dass die Menschen gut sind. My confidence is not in people doing great things and living good lives. Mein Vertrauen liegt nicht darin, dass Menschen großartige Dinge tun und ein gutes Leben führen. My confidence is in God, who can be trusted because he is faithful. Mein Vertrauen liegt in Gott, dem man vertrauen kann, weil er treu ist. And that's why Paul was so strong. Deshalb war Paulus auch so stark. Look, he said, God is forever faithful and he can be trusted to do this in you. Schau, er sagte, Gott ist für immer treu und man kann ihm vertrauen, dass er das in euch tut. So the Corinthians could not be trusted, but God could be trusted. Den Korinthern konnte man also nicht vertrauen, aber Gott konnte man vertrauen. You know, I've given my life to Jesus in 68. Ich habe mein Leben 1968 Jesus übergeben. That's a long time ago. Das ist lange her. And I've served Jesus for a long, long time. Ich diene Jesus schon seit langer, langer Zeit. And I look at my own life. Und wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, and I have to say, muss ich zugeben, I cannot say that I've always been faithful. Ich kann nicht sagen, dass ich immer treu gewesen bin. That would be a lie. Das wäre eine Lüge. Because I have not always been faithful. Denn ich war nicht immer treu. There were times I did things that I should not have done as a Christian. Es gab Zeiten, in denen ich Dinge getan habe, die ich als Christ nicht hätte tun sollen. There are times where I've done things that do not glorify the name of Jesus. Es gab Zeiten, in denen ich Dinge getan habe, die den Namen Jesu nicht verherrlichten. But you know what? Doch, weißt du was? When I look back at my whole 54 years of walking with Jesus, wenn ich auf die 54 Jahre zurückschaue, die ich mit Jesus gelebt habe, he has always been faithful. Er war immer treu. I cannot take you to one single moment where I can say, look, he was not faithful. Ich kann dir keinen einzigen Moment nennen, wo ich sagen kann, schau mal, er war nicht treu. So what happens? Was passiert also? If we are leaders and trust in God's faithfulness, wenn wir Leiter sind, die auf Gottes Treue vertrauen, this faith will also be reflected in how we treat people. Wird sich dieser Glaube auch darin widerspiegeln, wie wir Menschen behandeln. But if we are leaders who put our confidence in people, of course we will be disappointed. Wenn wir aber Leiter sind, die ihr Vertrauen in Menschen setzen, werden wir natürlich enttäuscht. Paul didn't do that. Paulus hat das nicht getan. Now look what he says after this. Schau, was er danach sagt. He says, for he has invited you to co-share the life of his son. Denn er hat euch eingeladen, das Leben seines Sohnes zu teilen. Guys. Leute. Those of you who've been following me for a while. Diejenigen von euch, die mir schon einige Zeit folgen. You know that years ago God began to speak to me about open invitations. Wissen, dass Gott vor Jahren begann, zu mir über offene Einladungen zu sprechen. There are so many things in the Bible that God has invited us to. Es gibt so viele Dinge in der Bibel, zu denen Gott uns eingeladen hat. And I've preached it before I even knew that the Passion Bible existed. Darüber habe ich gepredigt, bevor ich überhaupt wusste, dass es die Passion Bibel gibt. That's why I get so excited when I read these things in this Bible. Deshalb bin ich auch so begeistert, wenn ich diese Dinge in dieser Bibel lese. Because religious people make everything a rule in the law. You have to, you have to, you have to, you have to. Denn religiöse Menschen machen alles zu einer Regel und zu einem Gesetz. Du musst, du musst, du musst, du musst. But the new covenant makes everything an invitation. Aber der neue Bund macht alles zu einer Einladung. So look what God says, what Paul says you through, what God says through Paul. Schau also, was Gott durch Paulus sagt. He says that he has invited you to co-share the life of his son. Er sagt, er hat dich eingeladen, das Leben seines Sohnes zu teilen. So what does it mean? Was bedeutet das also? Every Christian, doesn't matter how good or bad you are, jeder Christ, egal wie gut oder schlecht er ist, has the same invitation from God himself. Hat die gleiche Einladung von Gott selbst. To co-share the life of his son Jesus Christ. Das Leben seines Sohnes Jesus Christus zu teilen. Now, an invitation has to be accepted. Eine Einladung muss aber angenommen werden. So not every Christian accepts that invitation. Deshalb nimmt nicht jeder Christ diese Einladung an. Unfortunately, a lot of people reject it. Leider lehnen viele Menschen sie ab. But if you say yes to God's invitation, wenn du aber ja zu Gottes Einladung sagst, then you can share the very life of Jesus in your everyday life. Kannst du das Leben von Jesus in deinem Alltag teilen? So this means, das heißt also, that his victory becomes your victory. Sein Sieg wird zu deinem Sieg. His power becomes your power. Seine Kraft wird zu deiner Kraft. His strength becomes your strength. Seine Stärke wird zu deiner Stärke. His success becomes your success. Sein Erfolg wird zu deinem Erfolg. So everything from him now becomes yours. Alles, was ihm gehört, gehört jetzt dir. So what does it mean? Was bedeutet das also? It means that you have been invited, not that it has been forced upon you. Das heißt, dass du eingeladen wurdest und nicht, dass es dir aufgezwungen wurde. So God is not going to force you to co-share the life of Jesus Christ. Gott wird dich also nicht dazu zwingen, das Leben von Jesus Christus zu teilen. But God is inviting you. Aber Gott lädt dich dazu ein. So as you learn to live by very simple trust, wenn du also lernst, in dem einfachen Vertrauen zu leben, that God cannot lie, dass Gott nicht lügen kann, that you can co-share the very life of Jesus, dass du das Leben Jesu teilen kannst, ask less and say thank you more, wenn du weniger bitte und mehr Danke sagst, ask less, wenn du weniger bittest, then you will co-share the life of Jesus. Dann wirst du das Leben Jesu teilen. So are you accepting this invitation? Nimmst du diese Einladung an? Then do this. Dann mach Folgendes. Throughout this day today, halte heute im Laufe des Tages, you just stop for a little minute, mal kurz inne, and you say, und sage, Jesus, I thank you, Jesus, ich danke dir, that I co-share the life of Jesus Christ, dass ich am Leben von Jesus Christus teilhabe. His life is my life. Dein Leben ist mein Leben. Thank you, Jesus. Ich danke dir, Jesus. And you will see it will begin to manifest. Und du wirst sehen, es wird sichtbar werden. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.